SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. So, wieder im letzten Moment hier ins Studio hineingesportet, aber das ist ja nichts Neues. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlix. Ich bin am Wochenende zuständig, dass es anständig rumst hier aus dem Studio raus. So, und die fantastische Welt der Elektronik, die erkunden wir heute oben unter anderem mit einem Weltenbummler, einem Visionär. Und ein Typ, der ganz unterschätzt wird, zumindest hier in Europa. Ich rede vom Jimmy Van M. Eigentlich ist er ein gebürtiger Belgier. Als junger Mann ist er dann ausgewandert, und zwar in die USA, hat sich dort eingenistet, und zwar in Florida, und hat mit Rabbit in the Moon das ganze Early New School Breakbeat inszeniert. Dementsprechend ist er so einer von diesen Typen gesehen, der die neue elektronische Clubmusik aus Florida in die ganze USA gereiht hat. Seine neue Scheibe, Jimmy Van M, seine hörst du jetzt oben exklusiv hier. Weiter geht es noch argentinische Sounds von Juan de Meneses. Gerade mal 17 ist er gesehen, als er beim Sepp Dash auf einem Tezuko-Label unterschrieben hat. Und inzwischen ist ein junger Mann zu einem richtig, richtig perfekten Produzent herangegriffen. Seine neuen Sounds ebenfalls. Anfang, die wir jetzt gerade, und zwar mit der neuen Sebastian Busto. Der hat beim Nick Warren auf Soundgarden unterschrieben. Und das hier ist die neue Scheibe von ihm. Das ist Sebastian Busto mit The Life We Deserve. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. Maniatic ist das ebenfalls vom Sebastian Huster neu auf Soundgarden Music. Fantastische Opening Session, oder? Samtweich, total sexy und super, super spacey. Ich glaube, vom Sebastian Huster war in der nächsten Zeit auch noch so einiges gehört. Ich habe zumindest mal ein Feature online gestellt und das findest du gut auf srf.ch/mentlix. Dort findest du auch sonst noch allerhand Features, wie zum Beispiel den Podcast von der jeweiligen Sendung zum Downloaden und natürlich eine Playliste. of a Long Journey. Das ist das Thema von der heutigen Episode Mental X auf SRF Elvirus. Hintergrundinfos und der Podcast von der heutigen Sendung zum Downloaden findest du auf srf.ch/mentalx. Selbstverständlich kannst du den Podcast auch noch jetzt oben, so ab der 10, 11 auf iTunes abladen. Das hier ist schon im 2017 eines von meinen absoluten Favorite-Dinge gewesen. Und zwar ist der wirklich unwirklich talentierte Henry Size, und zwar mit September. Jetzt hat er es nochmal neu released, und zwar mit einem Roxxon Remix. Wirklich sehr, sehr talentierter und aufstrebender Produzent aus Dubai. We'll be right back. We'll be right back. SRF Virus Essential Tune. Of a long journey. So habe ich die heutige Episode Mental X Electronic Door auf SRF Virus getauft und mein Featured Act von der Woche. Das ist genau der Herr hier, wo das wirklich unfassbare Ding auf Plattenbank jetzt gerade released hat. Ich rede vom James Van Maligen. Als DJ nennt er sich Jimmy Van M und gehört irgendwie gerade so in Florida, wo das Ganze in den 90er Jahren sehr elektronisch wurde und ist aber eben auch nur dort zu den absoluten Superstars und aber auch in Europa hat Österreich große Erfolge auch released, zum Beispiel auf Aswara Music. Nur das hier, was er beim Guy Mansour auf dem Label Plattenbank gemacht hat, ist schlicht und weg umwerfend. Das ist Jimmy Van M und Juan Demesis mit L'Avatar. We'll be right back.

ganz so häufig Platten raus wie auch schon. Aber wenn, eben, dann sitzen sie halt schon. Dusk ist das aus Griechenland, genauer gesagt, aus Patras Kunto. Und sie ist eigentlich angefangen als DJ und Produzent. Hat er dort zumindest sein Soundstudio. Zwischendurch chattet er dann mal noch auf Tour rings um die Welt. Aber dann kommen eben sehr sparsam, aber dann eben genau solche Tracks raus. Dusk mit French Souls und Dimut K Remix. Band. Und genau gesagt, kommt er direkt aus Israel, genau gesagt aus Tel Aviv, von Moschik. Zum zweiten Mal heute oben mit in Rotation. Das ist seine brandneue Scheibe Dragon Bear. Und so unglaublich tiefes Monster. Hey, hintergrund Infos zu der heutigen Sendung bekommst du auf srf.ch/mentlix. Da bekommst du gerade nach der Sendung die heutige Show als Podcast zum gratis Downloaden. Playlisten findest du dort unter allerhand, was du brauchen kannst für ein glückliches, beschwingtes und kuscheliges warmes Wochenende. Yeah! Massive. John Digley. You're listening to Virus Radio with Mental X. We'll be right back. Journey. Das heutige Thema von Mental X Electronic natürlich nur hier auf SRF Virus. Hat er brandneue und exklusive Tracks vorgestellt, unter anderem von Juan de Menezes und natürlich von meinem Feature-Act von der Woche, nämlich Jimmy Van M. Zu guter Letzt der dritte im Bund, wo ich ebenfalls gefeatured habe online auf virus.ch, das ist der Mike Greco. Bestens bekannt natürlich durch seine monströse Release beim Herrn Gattaneo. Und zwar auf Satbeat Music und mit dieser Nummer verabschiede ich mich. Und wir hören uns wieder, wenn ihr natürlich mögt, am nächsten Freitag ab der 7. Oktober bin ich wieder für dich live hinter den Turntables. Die heutige Episode Mantlix Electronic kannst du kostenlos downloaden, und zwar auf srf.ch/mantlix und auf Virus. Und ich sage jetzt ganz ruhig und Fade News und sage, komm, gute Nacht, bis dann. Ciao, ciao. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.